und Sachen habt ihr die gesehen. Sollte sie Gedanken, die den Köpfen schwelgen, könnt ihr die verstehen. Leute, die immer nur nehmen und nie geben, nur halt kannst du sie sehen. Der Geiz regiert in den Köpfen dieser Menschen.